Meine Zuhörer, die Brahms-Epoche, Brahms lebte von 1833 bis 1897, umfasst auch die sogenannten Gründerjahre, die schrankenlose Entfaltung des bürgerlichen Individualismus. Wobei gleichzeitig dieser Bürger auf die Anpassung an die bestehenden Machtverhältnisse eingestellt ist, seit der Revolution von 1848 misslang. Die große Idee von Freiheit wird gleichsam in die kleinen bürgerlichen Freiheiten umgemünzt. Es konsolidiert sich eine besondere Pflege der Privatsphäre beim Bildungsbürgertum, dem speziellen Umfeld des späteren Brahms. Zugleich greifen die wirtschaftlichen Impulse des Imperialismus nun riesig und global aus. Brahms, der Mensch und sein Werk, steht im Kraftfeld solcher Divergenzen. Obwohl der Dr. Brahms nach engster Verbindung mit dem Bürgertum trachtete und obwohl gar kein Hauch von Bohème um ihn war, hat er sich doch andererseits immer wieder von gesellschaftlichen Normen zu distanzieren gewusst. Ein Zug zu Weite, Freiheit, zur Einsamkeit ist bei ihm seit je unverkennbar, gelegentlich in lakonischen Äußerungen aufblitzend, wie jenem überlieferten: Leider bin ich, Gott sei Dank, immer noch nicht verheiratet. In seiner Musik erkennen wir heute jenes bürgerliche, bewahrende, ökonomische, das, was ihm früher einmal als Akademismus vorgeworfen wurde, nur als den notwendigen einen Pol, dem eine ganz andere Kraft, ein Drang in die Weite, ein improvisatorisches Element, eine schweifende Fantasie gegenübertritt. Die imponierende Kraft, solche Spannung auszutragen, ergreift uns immer aufs Neue beim Hören Brahmscher Werke. Ökonomie, das heißt eben für Brahms, zwar mit wenigem Haus zu halten, aber nur, um dessen unbegrenzte Potenziale zu erschließen. In dem Horntrio Opus 40, das uns heute weiter beschäftigt, ist der musikalische Ausdruck einzigartig von der Spannung zwischen Intimität und Weite geprägt, wobei eben das Horn, wie wir schon hörten, die herausrufende Kraft darstellt, in signalgebenden oder auch in sehnsüchtigen Impulsen. Ein solcher wirkt im Trio des Scherzos nach dem signalhaften Exsatz. Das war das Trio mit Hepzibah an Yehudi Menuhin und Ellen Civil. Das Fragezeichen, das man hinter diese Darstellung setzen möchte, geht für mein Gefühl eindeutig vom Geiger aus, der auch aus Nebenstimmen durch ein allzu gefühlsseliges Vibrato solistische Ereignisse macht. Das Trio Ashkenazi, Perlman, Tuckwell fasst die ganze Episode als Tanz auf und bindet sie zu schwingender Einheit. Dagegen steht Rudolf Serkin mit Michael Tree und Myron Bloom, die diesen Mittelteil viel mehr als Gesang, denn als Tanz auffassen. So realisieren das Ashkenazi und das Serkin-Ensemble ihre je besondere Balance zwischen den beiden grundlegenden Prinzipien Tanz und Sprache. Selbst im Adagio Mesto, dem dritten Satz, kann man noch herausfühlen, dass das Ashkenazi-Trio sich der metrischen Schwingung anvertraut, also sich hier vom ganz verborgenen tänzerischen Impuls tragen lässt. Serkins vereinheitlichende Kraft dagegen kommt nicht aus metrischer Schwingung, sondern aus einem durchdringenden Ausdruckswillen, aus einer stupenden Fähigkeit zu großen Bögen, zu eindringlich zusammenfassender Sprache. Thank you. Dagegen wirkt dann die Diktion des Menuhin-Trios doch etwas leer, weil wohl jede Einzelphrase sorgfältig gespielt, aber doch nicht genügend die größeren Einheiten ergriffen werden. Gegen Ende dieses Satzes erscheint der Vorklang des Finales. Hören Sie danach kurz eingeblendet den eigentlichen Finale-Einsatz. In dieser Zukunftsvision des langsamen Satzes muss ein Ausdruck erscheinen, der sich jeglicher Aktivität enthält und nur auf den entfernten Klang hört. Erst aus diesem Hintergrund heraus kann dann die spontane Deklamation wirklich wie gewaltsam hervorbrechen. Immer wieder begegnet uns ja dieser gestische Rhythmus bei Brahms. Durchbruch aus der Verhaltenheit. Das Trio Malcolm Frager, Stoika Milanova, Hermann Baumann erkennt offenbar nicht den Ausdrucksmodus des Passiven, des Nur-Zuhörens und des Lauschens an dieser Vorklangsstelle. Das Ganze wirkt zu nah und ein wenig zu aktiv. Viel besser trifft das Askenasi-Trio hier den Charakter. Indessen wirkt dann der Durchbruch zum sozusagen bekennenden Espressivo bei diesem Trio doch etwas zu schwach in der Steigerung, trotz allen Fortes. dieser Stelle ist nun das Serkin-Trio ganz in seinem Element. Es realisiert ein echtes Passionato, wobei es nicht nur auf große Lautstärken, sondern mindestens ebenso auf die intensivste Zeitgestaltung ankommt. In allem Accelerando spielt dieses Serkin-Trio doch immer, als wolle es jeden Klang so lange wie nur möglich festhalten. War hier die Musik, vom großen Ausbruch abgesehen, immer wieder tief in sich gekehrt, so will der letzte Satz heraus. Dem tiefen Zweifel des vorigen Satzes tritt nun der Entschluss zur Ausfahrt gegenüber. Und doch scheint es bei Brahms immer wieder, als sei solcher Entschluss nicht wie bei Beethoven das letzte Wort, sondern als bestehe die Macht des Zweifelns etwa in Nebengedanken fort. Das Serkin-Trio unterdrückt ihn zunächst mit aktiver, kräftig profilierter Rhythmik. Wir hören einen wirklichen Aufbruch. Anders das Ashkenazi-Trio. In seinem außerordentlich raschen Tempo präsentiert sich zunächst Virtuosität, die hinreißt. Aber es ist dann doch, als schlüge durch das schnelle Tempo der musikalische Charakter gewissermaßen um. Wird nicht hier aus dem Aufbruch Flucht, aus dem Jäger der Gejagte? Es ist nicht auszuschließen, dass das letzten Endes die ästhetische Absicht sein könnte, wenn ich auch nicht glaube, dass die Spieler diesen Gedanken rationalisiert haben. So fliegt, vom Ashkenazi-Trio gespielt, dieses Finale teilweise wie ein Spuk vorbei. Ja, es kommt manchmal zum Ineinander der Farben, als ginge es in sausender Fahrt an den Gegenständen einer Landschaft vorüber. Serkins Rhythmik lässt hier mehr Zeit. Das kommt nicht nur in der Insistenz des schlagzeugartigen Klaviers an der folgenden Stelle heraus, sondern auch an den Hornrufen, die ihr dann folgen. Thank you. In der Interpretation ist eben nicht alles zugleich zu haben. Jeder Charakter wirkt sich auf den folgenden aus. Die Konsequenz des furiosen Tempos Ashkenazis lässt die rhythmische Spannung, die immer in der Artikulation des kleinsten Zeitpartikels besteht, zurücktreten. Am langsameren Tempo Serkins fasziniert zunächst nicht in gleichem Maß die Virtuosität, aber dafür können sich gewisse expressive Momente zeitlich entfalten. Und auf solch eindringliche Sprache hat es das Serkin-Trio auch in den schnellen Sätzen abgesehen. Ein Urteil nach besser oder schlechter ist hier im Grunde überhaupt nicht zu fällen. Denn die Ashkenazi-Aufnahme des letzten Satzes ist eben nicht nur virtuos, sondern setzt solche Virtuosität in einen ganz bestimmten Ausdruck um. Hören Sie hier noch einmal das Finale des Brahmschen Horntrios, gespielt von Wladimir Ashkenazi, Itzhak Perlman und Barry Tuckwell. Thank you. Wladimir Ashkenazy, Itzhak Perlman und Barry Tuckwell spielten den Finalsatz des Horntrios von Johannes Brahms. Die Aufnahme mit Rudolf Serkin, Michael Tree und Myron Blum spannt diese Kammermusik groß aus. Alle musikalischen Gestalten agieren auf dem Hintergrund eines sehr weiten Raumes. Über das langsame Tempo des ersten Satzes wäre vielleicht zu streiten. Aber gerade so distanziert sich Serkin ja, dessen Handschrift überall bestimmend ist, von allem nur Idyllischen, nur Gemüthaften. Und er blickt auch dieses in vielem so daseinsfreudige Werk im Zusammenhang mit der großen Elegie des Brahmschen Gesamtövres. Insbesondere muss man dieser rein technisch etwas problematischen Aufnahme eine meisterhafte Phrasierung nachrühmen. Ohne jede Hast entfalten sich kleinste und größte Einheiten. Hören Sie nun das Horntrio Opus 40 von Johannes Brahms mit den Sätzen Andante, Scherzo Allegro, Adagio Mesto und Allegro con Brio in einer Aufnahme mit dem Trio Rudolf Serkin, Michael Tree und Myron Blum. Thank you.